25 Jahre Fritz. Milliarden. Live in der Columbia-Halle. Ich bin ein Milliardär. die Sonne aus dem Arsch. Ich bin ein Milliardär. Für mich Luxus ist wie gar nichts. Ich bin schweinereich, hab kein Geld. Mache, was ich will, ich komm in die Welt. Ohne es zu lernen, hey, ich will ja. Nackig in der Küche, keine Zeit für Arbeit, deshalb für die Früchte. Sei nicht alle Nachbarn, nicht müsste ich um sechs raus. Wäre auch kein Verständnis. Egal! Meine Aktien stehen gut, in der Krise ist eine Chance. Ich hab Bar genug, verschwende meine Zeit. Tut mir leid, ich bin ein Milliardär. Ich will die Sonne aus dem Arsch. Ich bin ein Milliardär. Für mich Luxus ist egal. Ich bin schweinereich, hab kein Geld, mache was ich will, ich kauf mir die Welt, ohne was zu haben, aber ich will ja. Brief auf, schon wieder eine Meinung, Aktenzeichen und letzte Verwarnung. Was hatten die von meinem Schein wirklich ne Ahnung? Die Welt wartet auf völlige Zahlung. Schätzt auf, ich bin ein Milliardär. Ich hab nix, das geht nicht mehr. Ich hab nix, am Mensch, was will ich mehr? Entschuldigung, ich bin ein Milliardär. Ich schein die Sonne aus dem Arsch. Ich bin ein Milliardär. Von den Luxus ist egal ist. Ich bin schwach. Und ich weiß, dass das richtig viele machen. Ich mache das, seit ich klein bin. Und ich bin einer der ersten Blue Moon-Hörer und so eine Sache. Ich habe richtig Geschichte mit diesem Sender. Und ich finde es super, dass wir hier heute spielen. Und ich möchte... Und ich möchte, dass diejenigen, die sich noch nicht angefangen haben zu betäuben, es jetzt tun. Jetzt nimmt mal irgendwie... Alle nehmen jetzt mal irgendwen auf die Schultern, okay? Wir spielen jetzt den Song Kokain und Himbeereis. Kommt schon. Yeah. Coming in tonight. Oh yeah. 25 Jahre Fritz. Milliarden. Live in der Columbia-Halle. Hattet ihr ein schönes Jahr 2017? Ja. Ging so, ja? Habt ihr Bock auf 2018 mit uns? Wir waren gerade ein bisschen länger weg und haben ein neues Album geschrieben. Und wir freuen uns sehr, das ab dem Sommer mit euch zu teilen. Danke, dass ihr uns alle so sehr unterstützt. Wir genießen das, dass ihr mit uns feiert und vielleicht ein paar Leute heute Abend auch wegen uns gekommen sind. Das freut uns sehr. Vielen, vielen Dank! Das ist ein Lied für die Leute, die ganz von Anfang damit dabei waren, mit diesem ganzen Rummel. Ey, wenn ihr den kennt, singt mal mit, Alter. Die Straßen brennen jetzt nicht mehr. Das erste Lachen ist so weit. Ich würde doch denken, wie lange gefickt. Und mit den Arschgerasten der alten Fahnen spielt ein Kind am Sommerwind. Pass auf! Jetzt hat Nico für 3 Minuten das Wort. Da bist du. Do it. Ja, also ich bin sonst ein ganz cooler Dude, aber jetzt wackeln mir ein bisschen die Knie, deshalb habe ich mir das Folgende aufgeschrieben. Es geht an meine Freundin Jule. Bitte macht einmal Platz, sie steht da vorne, macht eine Wall of Love! Jule, wo bist du? Ja. Ja, seitdem sie schwanger ist, verbringt sie Konzerte nur noch weiter hinten. Jule, ich sehe dich. Du bist ein ganz besonderer Mensch. Ich bin so froh, dich gefunden zu haben. Du unterstützt mich, wo du nur kannst. Du bist immer an meiner Seite. Du wirst die Mutter meines Kindes und ich liebe dich über alles. Es tut so gut, von dir geliebt zu werden und du bist die eine, mit der ich im Bett verhungern möchte. Das erste Mal gesagt, dass ich dich liebe, habe ich auf einem Milliardenkonzert. Und das Zeugungsdatum unseres Kindes war das Spontankonzert von Milliarden vor der Volksbühne am 3.10. Du trägst ein kleines Milliardenwunder in dir. Und ja, wie keine andere Band schreiben Milliarden unseren Soundtrack. Deshalb bitte bleib hier, bitte geh noch nicht. Und wenn du das immer noch willst, dann mach mir ein Kind. Das haben wir hinter uns. Ich will dir nun hier vor Milliarden, live im Radio bei Fritz und vor unseren 3000 engsten Freunden in der Columbia-Halle eine Frage stellen. Möchtest du mit mir deine Zukunft verbringen, mit mir zusammenziehen und mich heiraten? Hiermit seid ihr Kraft meines Amtes verheiratet. Ihr müsst nicht mehr in die Kirche gehen. Sie hat ja gesagt. Ja. Ja, ich will. Hey, Süßen, viel Glück, Alter. Das wirkt jetzt sehr inszeniert. War es auch. Wir haben sie eingekauft. Ob ihr jetzt Hochzeiten generell scheiße findet oder geil, der nächste Track steht genau dafür. Und packt so viel Hass oder Liebe in den nächsten Song mit uns zusammen, für die beiden, für Radio Fritz und für alles, was kommt. Sing mit mir. Da geht noch mehr Herz oder Hass. bis jetzt. Hattet ihr einen guten Abend oder was? Und Sido? Ah, okay. Okay, dann hört mal her. Du sollst mal so ungewohnt. Wenn sie dir sagt, im Welt eine Gefahr. Der erste Schnitt tut furchtbar weh. Blondes Gift. Es muss sich wiedersehen. Nachher wahrscheinlich noch mit Sido, weil ich einfach auf die Bühne gehe und Battle Rapper. Oh. Okay, Open Mic, okay. Battle Rap. Meine Damen und Herren, würde nie Meister beleidigen. Ich habe gerade Eva gesehen, die Mama von Philipp. Der Song geht raus an dich, Liebste. Ja? Ey, viel Spaß, meine lieben Berliner Oscherie. Nochmal ein kleines Gesangsspiel. Oh, Chérie. Oh, Chérie. Oh, Chérie. Oh, Chérie. Genau so. Oh, Chérie. Oh, Chérie. Jetzt mal alle schreien. Oh, Chérie. Oh, Chérie. Das ist der Grund, meine Damen und Herren. Das ist der Grund. Da merkt man, dass man zu Hause ist. Man ist zu Hause. Nee, ich bin da vorne zu Hause, habe ich gerade gemerkt. Ja, die ist da. Guckt mir gerade zu. Ey, meine Damen und Herren, ich würde mal gerne, können wir mal einen größeren Kreis machen? Ein bisschen größeren Kreis? Ey, die Anmoderation vorhin, ne? Ey, ich habe nur mal eine Frage. Ich habe nur eine Frage. Wenn ich jetzt wirklich mir traue, von der oben Seite zu machen, würdet ihr mich fangen? Okay, dann schließ den Kreis wieder. Jojo, ich überreiche dir das Mikro. Wie komme ich jetzt am schnellsten? Unten lang. Such dir deinen Weg. Baut eine Pyramide für Ben, dass er da oben auf den Balkon kommt. Ich muss es unbedingt sehen, wie er da einen Rückwärtssalto unten ohne runter macht. Hey Leute, geht es euch wirklich gut? Chef! Das freut mich sehr. Oh, Chérie. Oh, Benny. Oh, Benny. Oh, Benny. Oh, Benny. Oh, Benny. Okay. Das haben wir vorher nicht geprobt. Aber hey, gebt mal bitte einen kräftigen Applaus für Ben. Und Leute, die starken Jungs und starken Frauen, bitte nach ganz vorne. Bitte fangt ihn auf für mich. Okay. Ich sehe genügend Hände, das wird reichen. Da können auch noch mal so 50 Leute weggehen, das reicht. Singt mit mir. Du vergiftest meine Mutter. Und ich danke dir dafür. Du hast die Grenze überschritten. Jetzt wirst du meine Liebe spüren. Come on! meine Damen und Herren, da muss, egal, wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht finden. Hat es jemand gefunden, dieses Ding, was ich hinten dran hatte? Hat es jemand gefunden? Ey, sonst spiele ich ohne, aber wir brauchen es danach wieder. Okay? Ey, wenn ihr so ein Teilchen findet, wo Ben draufsteht, okay? Bring's zur Bühne. Wir sind raus, Leute. Schönen Abend noch. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit euch. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Viel Spaß mit Sido. Und bis bald. Danke. Bis bald, Leute. Ciao.